Deutschlandfunk. Computer und Kommunikation. Abschotten, das ist oft das Mittel der Wahl, wenn es darum geht, Systeme sicherer und stabiler zu machen. Das ist auch der Hintergrund, warum viele Unternehmen den Zugriff auf Firmenrechnern aus der Ferne vor allem in Form von virtuellen Maschinen gestalten. Virtuelle Maschinen, das sind Rechner, die quasi auf anderen Rechnern, zum Beispiel auf leistungsstarken Servern im Datacenter oder in der Cloud, simuliert werden. Auf dem Ursprungssystem existieren sie eigentlich nur als Datei, die man auch unter Sicherheitsaspekten einfacher handeln kann als einen ganzen Personal Computer. Forscher von drei bayerischen Universitäten wollen nun zusammen mit Industriepartnern erkunden, wie gerade solche virtuellen Maschinen gut bewacht werden können. Denn bei sicherheitsrelevanten Vorfällen geht es nicht nur um schnelle Reaktion, sondern auch um Beweissicherung. Das Projekt nennt sich Dingfest und ich habe Professor Dr. Hans Reiser von der Universität Passau gefragt, wie sich Dingfest von schon existierenden Überwachungssystemen unterscheidet. Ja, bei Dingfest geht es um mehr als nur die Erkennung von Angriffen. So insbesondere sind hier die Analyse zu nennen, die Visualisierung von gewonnenen Daten und auch der Austausch von Informationen über Angriffe. Aber natürlich ist die Erkennung von Angriffen die Basis von dem Ganzen. Also Hackerangriff erkennen, verdächtiges Verhalten identifizieren. Das ist ein erster wichtiger Schritt. Und hier spielen in der Praxis auch Insiderangriffe eine große Rolle. Also beispielsweise das eigene Personal von einer Firma. Auf der Ebene der Erkennung von solchen Angriffen setzen wir zum einen auf bestehende Techniken. Zum anderen erforschen wir aber auch neue Möglichkeiten, insbesondere im Zusammenhang mit virtuellen Systemen. Virtuelle Systeme, was ist das Besondere daran? Warum untersuchen Sie das ganz speziell? Virtualisierte Systeme haben heutzutage eine sehr hohe Verbreitung erreicht, in der Cloud, in IT-Rechenzentren, weil sich durch Virtualisierung Rechnerressourcen besser auslasten lassen, eine flexiblere Nutzung möglich ist. Für uns spielen zwei Faktoren eine Rolle. Auf der einen Seite bringt Virtualisierung für die Forensik, also für die Beweissicherung bei Vorfällen, neue Herausforderungen mit sich. Klassische Forensiktechniken, da kann ich einen Rechner beschlagnahmen, die Festplatte analysieren. Wenn ich ein virtuelles System habe, beispielsweise eine virtuelle Maschine in der Amazon Cloud oder in der Microsoft Infrastruktur, da sind solche Dinge nicht mehr möglich. Das heißt, hier brauche ich für die Beweissicherung neue Methoden. Aber auf der anderen Seite bietet Virtualisierung durchaus Potenzial für neue Möglichkeiten. Wenn man jetzt an Monitoring-Software denkt, die einen Rechner überwacht, kennt man sicher vom eigenen System, der Virenscanner, der auf dem System läuft. Solche traditionelle Monitoring-Software, die ist durchaus Angriffen auch ausgesetzt. Das heißt, eine Schadsoftware auf dem Rechner kann diese Software, diesen Virenscanner, relativ einfach manipulieren oder deaktivieren. Wenn ich jetzt ein virtuelles System von außen beobachte, habe ich hier den Vorteil, dass ich isoliert bin, dass ich hier wesentlich besser geschützt bin vor Manipulationen. Und außerdem kann so eine Beobachtung von außen unauffälliger erfolgen. Und unser Ansatz in der Forschung ist eben zum einen erstmal herauszufinden, was alles möglich ist auf dieser Ebene und wie groß der Aufwand dahinter ist. Wie muss man sich das denn konkret vorstellen, wenn man eine virtuelle Maschine überwacht? Ja, es geht darum, von außen Informationen zu extrahieren, was in dieser virtuellen Maschine vor sich geht. Das kann einerseits statisch erfolgen, das heißt, zu einem bestimmten Zeitpunkt schaue ich, welche Prozesse, welche Applikationen werden in dieser virtuellen Maschine ausgeführt und dann kann ich Dinge erkennen, die normalerweise nicht existieren sollten, beispielsweise eine Schadsoftware, die hier ein Botnet betreibt oder Spam-Mails verschickt auf einem Rechner in meiner IT-Infrastruktur. Wie sieht denn Beweissicherung genau aus? Wie funktioniert die? Da sind zwei Aspekte zu nennen. Auf der einen Seite machen wir kontinuierliches Monitoring, um Angriffe abzuerkennen. Und hier ist es notwendig, sicherzustellen, dass solche kontinuierlich aufgezeichneten Daten vor Manipulationen geschützt sind, damit diese später auch als Beweise dienen können. Zum anderen gehört dann zur Beweissicherung, dass man beim Vorliegen eines Verdachtsfalls eben weitere Daten als Beweismittel sammelt. Und dazu kann man beispielsweise bei virtuellen Maschinen Schnappschüsse erstellen, den Festplatteninhalt, den Hauptspeicherinhalt zu einem bestimmten Zeitpunkt aufzeichnen und so genau feststellen, welche Software existierte, welche Software wurde zu diesem Zeitpunkt ausgeführt. Man kann aber hier auch zur Beweissicherung dynamische Methoden einsetzen, das heißt dynamisch aufzeichnen, welches Verhalten hat ja die Schadsoftware in dem Rechner oder auch der Angreifer, der über irgendwelche Backdoors mit diesem Rechner interagiert. Nun hat ja die Bundesregierung ein neues IT-Sicherheitsgesetz ausgearbeitet, das unter anderem auch vorsieht, dass es eine Anzeigepflicht gibt für IT-Vorfälle. Hat das bei Ihren Überlegungen, dingfest zu konzipieren, auch eine Rolle gespielt? Ja, dieses IT-Sicherheitsgesetz war, wie wir diesen Antrag entworfen hatten, noch nicht beschlossen, sondern gerade im Entstehen. Das hat uns natürlich schon auch mit beeinflusst. Für so eine Meldung von einem Zwischenfall ist es ja zunächst notwendig, erstmal zu erkennen, dass ein Angriff erfolgt, aber dann auch zu ermitteln, was genau geschehen ist. Also sind beispielsweise Kundendaten betroffen? Handelt es sich bei diesem Angriff überhaupt um einen meldepflichtigen Vorfall? Und das Ziel von Dingfest ist es hier, die gewonnenen Daten so aufzubereiten, dass die Erstellung von Meldungen nach dem IT-Sicherheitsgesetz so weit wie möglich eben unterstützt werden. Das war Professor Hans Reiser von der Universität Passau über das IT-Sicherheitsprojekt Dingfest. Das Interview haben wir aus technischen Gründen vor der Sendung aufgezeichnet.